Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il traf eine Delegation der Gesellschaft der koreanischen Unternehmer in China unter Leitung vom Vorsitzenden Pyo Song-ryong am 16. Dezember mit einem Zug in Pyongyang ein. Zuvor kam eine Delegation der Koreaner Gesellschaft für wirtschaftlichen und kulturellen Austausch in der chinesischen Stadt Dandong unter der Leitung vom Vorsitzenden Kim Taeng-yong in Pyongyang an.